Das war Die Sonne und der Wolf. Sun and the Moon, so heißt eine Band, deren Mitglieder ursprünglich aus Neuseeland stammen, aber seit 2008 in Berlin wohnen und dort zusammen musizieren. Salutations heißt ihr neuestes, zweites Album und The Fisherman, der Song gerade eben von Sun and the Wolf. Ihr hört den Sunday Service, ich habe noch Musik für euch von Curtis Harding. Dann sind Stefan Schneider und Sven Kaczirek dabei, Dan Mangan, Boxed In, Animal Collective Mitglied Panda Bear und hier Common Archive. Kommen aus Südlondon, sind so als Kollektiv unterwegs und haben zuletzt eigentlich einen Film veröffentlicht. Axiom hieß dieser, wurde auch gezeigt beim Sundance Film Festival. Jetzt gibt es endlich wieder Musik von Archive. Restriction heißt das neueste Album von dieser Band. Und genauso auch der Song, den wir gerade eben hörten. Boxed In hatte ich schon mal hier im Programm im Herbst mit einer Single, die damals ausgekoppelt wurde. Jetzt gibt es auch das Album dazu, Boxed In, betitelt. Hinter diesem Pseudonym steckt ein gewisser Ollie Baston, der kommt aus England, hat schon Bands wie Charlie Boyer and the Warriors oder auch Rosie Lowe produziert und für andere Leute getextet. Jetzt macht er selbst Musik und hier nochmal dieser Song, den ich damals schon so großartig fand, Run Quicker. Now. Run Quicker. Das war ein Song von Boxed In. Den gekürzt auf 3 Minuten, aber einen richtigen Radio, würde ich sagen. Und ja, auf diesem Album gibt es repetitive Rhythmen zu hören, gerade eben eingebettet in der wundervollen Pop-Melodien. Boxed In, wie gesagt, Ollie Basten hat hier sein Debütalbum veröffentlicht und wir hören nochmal rein mit dem Song All Your Love Is Gone. Hier ist der Sunday Service und das gerade eben war Panda Bear alias Noah Lennox. Kennt ihr vielleicht alle als Mitglied von Animal Collective. Er hat gerade eine neue Platte veröffentlicht. Seine fünfte oder sechste Soloplatte dürfte das sein. Und eben gerade der Track Mr. Noah. Die Version dieser Edit nicht von diesem Album. Da gibt es noch eine viel längere Version drauf, die ich auch einen Tick nerviger finde. Das gerade eben von der Mr. Noah EP, die jetzt zeitgleich auch mit dem Album veröffentlicht wird. Ja, Animal Collective's Panda Bear Meets the Grim Reaper heißt dieses Album und ich muss ehrlich sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich habe ältere Platten von ihm zu Hause, die wirklich ziemlich nett sind, ein bisschen 60s-Pop gepaart mit dieser Verrücktheit, die Animal Collective so ausdrücken mit ihren zerfledderten Melodien und schönen Rhythmen, die sie so drin haben, vor allem auch mit diesen Rhythmen wechseln. Das ist das, was man von Panda Bear kennt. Wie gesagt, gepaart mit viel 60s-Melodien dabei. Seine neue Platte ist irgendwie viel zu Synthi-lastig und da wird irgendwie so ein komisches Sounds drauf und ich weiß auch nicht. Die Platte wurde produziert von Spaceman 3's Gründungsmitglied, wie heißt er noch gleich hier? Na, Pete Kemba alias Spaceman 3, ne? Mir kommt jetzt die Sonic Boom, genau. Das war der Name, der mir nicht einfiel. Und der hat schon einige andere Bands produziert. Das waren nie so richtig große Platten, muss ich ehrlich sagen. Also auch MGMT hat er mal im Studio gehabt bei ihrem zweiten Werk. War nett, aber auch jetzt nicht weltbewegend. Und hier bei Panda Bear meets the Grim Reaper. Ja, weiß ich auch nicht, ob das unbedingt hätte sein müssen. Es gibt einen tollen Song da drauf, wirklich der beste vom Album. Die anderen sind eigentlich wirklich dann durchweg ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Hier kommt Crosswords von Panda Bear. Das war das Spiegelmotiv, ein Song von Schneider Kaczirek, das ist einmal Stefan Schneider und dann Sven Kaczirek. Stefan Schneider kennt ihr hoffentlich alle als Gründungsmitglied von so bedeutenden Bands wie Kreidler oder auch Tore Kokoroth. Bei Kreidler ist er inzwischen seit einiger Zeit ausgestiegen, bei Tore Kokoroth macht er immer noch mit, spielt Bass und ist für die Elektronik mitverantwortlich. Hat auch schon mit Leuten zusammengearbeitet wie Hans-Joachim Rüdelius von der Band Cluster, mit Leuten wie Bill Wells, Hauschka, den Pastels und vielen, vielen anderen, also ein wirklich renommierter Musiker. Und der zweite Bunde bei Schneider Kaczirek, das ist Sven Kaczirek, der ist Schlagzeuger und Percussionist, hat schon einige Platten veröffentlicht und auch mit Leuten wie Nils Frahm oder Hauschka schon zusammengearbeitet. Die beiden waren des Öfteren schon in Kenia unterwegs, im Auftrag des Goethe-Instituts und auch von der UNESCO, um dort wahrscheinlich irgendwie, weiß ich nicht, Sounds zu erforschen, um auch vielleicht ein bisschen was an deutscher musikalischer Entwicklungshilfe dort unterzubringen. Auf jeden Fall haben die viel traditionelle kenianische Folkmusik mitgenommen, was vor allen Dingen bei diesem Song hier, eben gerade gab es, wie gesagt, den Song Spiegelmotiv und hier kommt Birds, Bells and Sticks, wo es ganz viel fiese, klasse, großartige Rhythmik drauf zu hören gibt. Schneider Kaczirek hörten wir mit dem Song Birds, Bells and Sticks. Einziges Manko, er ist mit 2 Minuten 31 viel zu kurz. Der hätte von mir aus gerne 10, 12 Minuten lang sein können mit diesem Rhythmen, die sich dort langsam entfalten und immer mehr entwickeln und immer wilder werden. Das schreit nach ganz, ganz großem Kino. Shadows Documents heißt das Album von Schneider Kaczirek. Die haben bisher, als wenn sie in Kenia waren, immer nur so, also haben schon Platten veröffentlicht nach ihren Reisen, aber meistens mal so Field Recordings, einfach um ihre Arbeit dort zu dokumentieren. Diese neue Platte jetzt, Shadow Documents, enthält keine Field Recordings, sondern wirklich nur afrikanische Einflüsse umgesetzt mit Krautrock-Elementen, Elektronik-Elementen, ganz viel, auch Percussion natürlich und Schlagzeug dabei, die aber gar nicht so klingen, sondern sich viel mehr einfügen ins Instrumentarium von diesen beiden. Tolle Platte und deshalb auch hier beim Sunday Service, Album der Woche beim Sunday Service, Schneider Kaczirek mit Shadows Documents. Wir lauschen nochmal in Low Rhythm. Thank you. Das waren Stefan Schneider und Sven Kaczirek mit ihrem Low Rhythm. Es gab mal Mitte der 90er eine Band, das Gregory Fleckner Quintet. Die haben auch damals so ganz nervöse Rhythmen gehabt und die elektrifiziert bei ihrer Musik. Damals noch ganz, ganz viel Jazz mit dabei. Aber wenn man vom Gregory Fleckner Quintet den Jazz reduzieren würde, würde, glaube ich, ziemlich genau das rauskommen, was hier Schneider Kaczirek gemacht haben auf ihrem Debütalbum Shadows Documents. Ja, nicht Debütalbum, weil die ja schon öfters zusammengearbeitet haben, aber zumindest Debüt, wenn es hier jetzt um diese neue, sag ich mal, Lesart ihrer Musik geht. Album der Woche beim Sunday Service, dazu auch mehr wie gewohnt auf der Homepage unter sundayservice.de. Ganz viel Soul Power in seiner Musik hat Curtis Harding, ein Künstler aus Atlanta, aus den USA, der diese Woche ja mit Soul Power sein Debütalbum veröffentlicht. Hier kommt sein Song Next Time. not fight dirty. They will not play nice. I give in. I do not have the fight. I change my purpose. Especially everything. So you say, what gives? What is it this tunnel? What is it at all? Das war Dan Mangan, ein kanadischer Singer-Songwriter aus Vancouver kommt er, hat bisher eigentlich einige Soloplatten veröffentlicht, jetzt mit Band unterwegs. Blacksmith nennt sich eine Gruppe befreundeter Musikerinnen und Musiker, die ihm jetzt aushelfen auf seinem neuen Album Club Mats. Ich finde die Platte ein bisschen zäh, sehr düster geworden, das Ganze. Und eigentlich kann Dan Mangan das ein Tick besser, vielleicht wenn er akustisch spielt, Solo unterwegs ist, gefällt es mir dann vielleicht doch ein Tick besser als hier mit Band. Off Red, der Song gerade eben von ihm. Letzter Song für heute Abend oder für heute für die Sendung kommt von Jill Hockman, ein Künstler aus Johannesburg, also aus Südafrika. Der hat mit Dolores sein zweites Album gerade eben frisch veröffentlicht. Davon hören wir den Song On My Own. Und ich bedanke mich bei euch wie immer herzlichst fürs Zuhören.